Tage waren schwärzer als Darth Vader. Ich red von All Black, Everything wie Sargträger. Oder Grabredner strahlen nicht wahrnehmbar. Ging wie Groupies von Wiz durch ein paar Täler. Favela-Mentalität aus dem Ghetto. Vom Takeout zum Steakhouse mit 10.000 netto. Mit den meisten kennt das Schicksal keine Gnade. Doch mittlerweile habe ich den Dreh raus wie Death Row. Cashflow will ich wie ein russischer Zar. Nicht 0815 wie der August dieses Jahr. Grinde wie Kiffer, kriege Scheine wie Stripper. War in Gedankengängen gefangen, allein hinter Gitter. Der Wille gewinnt, du musst raus aus diesem Loft. Denn das Leben ist ne Bitch, die ihre Pille nicht nimmt. Jetzt ist Showdown Kids, ein Toast auf mich. Weil meine Songs so Lieder sind wie Motown Hits. Guck, der Weg, den wir gingen, war so weit. Keiner sah unsere Schritte beim Mondschein. Sowas prägt, Bitch, es ist Showtime. Alles, was wir hatten, war Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Alles, was wir hatten, war Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Ich war der Tod, geglaubte, doch leb länger, ohne dass ich für die Seelenfänger meinen Weg ändere. Mach ne Mission aus dem Traum, will da oben hinauf. Hab die Kohle im Auge wie Schneemänner. Hab mich von schlechten Gewohnheiten losreißen müssen. Die einzigen Konstanten waren Coke Light und Kippen. Alle ignorierten die Bitch schreiben, doch heute kann ich meinen Schwanz an deren Bitch schreiben. Ja, das Schicksal ist hart, wie Mixed Martial Arts. Ich hab keinen Bock, dass ich den Schlips als Strick tragen darf. X Tage Bart, fick mal die Charts. Ich hör meine Hitze nicht wieder vom Ritz-Carlton Park. Trotz Laufen blieb ich stehen wie auf Cross-Trainern. Und dabei wollte ich ein CL haben wie Schockgläser. Ich bleibe gerade auch beim Hochkreuz machen. Und meine Bitch ist ein kühler Engel wie das Rolls-Royce-Wappen. Guck, der Weg, den wir gingen, war so weit. Keiner sah unsere Schritte beim Mondschein. Sowas prägt, Bitch, es ist Showtime. Alles, was wir hatten, war Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Alles, was wir hatten, war Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Mein Kopf rauchte, weil es einen Kurzschluss gab. Jetzt hab ich Kröten auf der Bank wie ein Naturschutzpark. Und ich hab Interesse an den dickeren Schecks, weil es sonst auf Null rauskommt wie Mitternachtssnacks. Ich erzeuge penetrante Hype, das wie Hochwasser, weil das Ansehen steigt. Und jetzt sagen sie, es war ihnen immer klar. Aber ich traue nur denen, die seit Beginn da waren. Guck, der Weg, den wir gingen, war so weit. Keiner sah unsere Schritte beim Mondschein. Sowas prägt, Bitch, es ist Showtime. Alles, was wir hatten, war Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light. Alles, was wir hatten, war Kippen und Coke Light. Kippen und Coke Light.